Namo tasse bhagavato arahato samma sambuddhasse. Namo tasse bhagavato arahato samma sambuddhasse. Namo tasse bhagavato arahato samma sambuddhasse. Iti piso bhagava arahaṃ sammā sambuddho viññā caraṇa sampanno sugato lokavido anuttaro purisadhammasāraṭi sattā manussānaṃ buddho bhagavāti svākhāto bhagavatā dhammo sandhītiko akāliko ehi passiko oppanayiko paccattaṃ vedita viñuhīti සුපතිපන්නෝ භගවතෝ ශාවක සංඝෝ උජුපතිපන්නෝ භගවතෝ ශාවක සංඝෝ ඤායපතිපන්නෝ භගවතෝ ශාවක සංඝෝ සාමීචිපතිපන්නෝ භගවතෝ ශාවක සංඝෝ චත්තාරි පුරිසයුගානි අට්ඨපුරිස පුංගල ඒස භගවතෝ සාාවක සංගෝ ආහුනයෝ පාහුනයෝ දක්ෂිනයෝ අංජලි කරණීයෝ අනුත්තරං පුඤ්ඤක්ඛේතං සතිවං බුද්ධං සරණං ධම්මං සංඝං ච භික්ඛවෝ භයං වා චම්බිතත්තං වා ලෝමහංසෝ නහෙ සතිය ති. So, heute fangen wir an mit der langen Reise in die Welt von Vollkommenheiten, die wir in den nächsten 4 Wochen dann behandeln werden. Ich werde immer reden, vielleicht mache ich Vortrag jeden Tag. Immer 3 Tage mache ich Vortrag, vielleicht 4. Tag in Mitte der Woche können wir Fragen und Antworten, damit die Sachen, die ich erklären werde, dann auch verdaut werden. Man verdaut die Sachen, indem man fragt, Fragen gehört zu Weisheit. So wird geschrieben in Nidana, in Einführung zu den Jatakas, die wir auch behandeln werden. Der Bodhisatta, der damals der junge Sumedha, Brahmane, er hat den Entschluss gemacht, dass er allen, egal ob sie von niedrigen Stamm sind oder von hohen Stamm sind, allen Weisen werde er fragen, dadurch wird er dann diese Vollkommenheit von Weisheit, die sozusagen die Mutter ist von allen Vollkommenheiten, sich erwerben. Also, indem Sie fragen, ich frage mich auch. Wenn ich mich frage, dann frage ich Sie auch. Dann dadurch, wir können uns ergänzen und zur Klarheit kommen. So, diejenigen, die zur Klarheit gekommen sind, sie haben immer gefragt. Dadurch sind sie zur Klarheit gekommen. Das war eben klar dem Bodhisattva. Und wie die Jatakas erklären, er hat immer, immer, immer nachgefragt, bis er die Klarheit bekommen hat und der Buddha geworden ist. Also 3 Tage werde ich dann erklären und den 4. Tag machen wir immer gemeinsame Diskussion. Es braucht nicht offiziell sein. Wir können auch beim Tee oder beim Getränken machen. Ganz locker. Dann haben wir mehr Distanz von den Sachen. Wenn wir Distanz von den Sachen haben, dann können wir auch mehr Intelligenz anwenden. Ist das nicht so? Vorausgesetzt, wir üben Achtsamkeit und Bewusstsein, Satisampajanya, was die Voraussetzung ist, natürlich, dass man sich entspannen kann. Wenn man sich entspannt und keine Sati und Sampajanya übt, Resultat für eine Katastrophe. So, dann wir reden über die Sachen, indem wir die Sachen definieren. Die Weisen von allen Zeiten, die sind zur Weisheit gekommen, auch durch dem, dass sie immer die Konzepte, die sie anwenden, wieder und wieder definieren, für sich selbst und auch für die anderen. Das genau hat auch der Bodhisattva gemacht. Und das gehört auch zur Weisheit. Dann, was heißt dann eigentlich Parami oder Paramita? Wenn wir dieses Konzept verstehen, werden wir auch, es wird auch sehr behilflich sein, damit wir es richtig üben. Man kann nur richtig üben das, was man versteht. Was man nicht versteht, kann man eben nicht richtig üben. Deswegen, die Weisheit ist die Mutter von allen Tugenden. Und der 8-fache Pfad, der zu Klarheit führt, fängt an auch mit Weisheit. Ohne Weisheit kein Pfad. Damit man Vollkommenheiten übt, muss man im Klaren sein. Im Klaren sein. Dann, was ist Parami oder Paramita? Es wird auf verschiedenen Weisen erklärt. Wenn Sie Hauptschatz von unserer Kenntnis über die Paramis in der Theravada-Tradition ist die Charyapitaka und Charyapitaka-Kommentar von Dhammapala. Und da wird Parami oder Paramita erklärt von den abstrakten Nomen. Parama heißt Höchste in Sanskrit oder Pali, das gleiche. Paramata ist dann abstrakt Nomen von Höchsten. Deswegen wird es in Deutsch auch als Vollkommenheiten übersetzt. In diesem Sinne von Höchsten. Höchsten ist etwas, was vollkommen ist, das ist das Höchste. Dann die Vollkommenheiten heißen Vollkommenheiten in dem Sinne, dass sie das Höchste darstellen. Das Höchste, das wir uns als Menschen oder als Wesen vorstellen können. Die höchste Tugenden, die Sachen, die uns Adler. Ich immer muss mich an den Adler in der Schweiz erinnern. denn was uns Adler als Wesen macht, sind eben die Tugenden. Wenn wir nicht die Tugenden haben, obwohl wir Menschen sind, wir sind eben nicht Adler. Also in dem Sinne, die Tugenden, die Vollkommenheiten, sind das Höchste, was wir haben. Höchste gibt es nichts. Weil das, was uns hoch oder niedrig macht, ist eben nach der buddhistischen Lehre, nicht nur nach der buddhistischen Lehre, auch in anderen Religionen, die weiß sind, finden sie gleichen Prinzip, dass uns hoch oder niedrig macht, ist nicht unsere Geburt, sondern unsere Taten. Und unsere Taten kommen aus dem Geist. Ohne Geist gibt es keine Taten. Also je nach dem Geist, ob er Tugenden hat oder nicht, sind wir entweder hoch oder niedrig oder Mitte. Die meisten von uns sind Mitte, weil wir alle Mischung von Tugenden und Nicht-Tugenden sind. Indem wir aber das Höchste üben, werden wir von den Nicht-Tugenden gereinigt und dann werden wir zu den wahren Adlern, nicht Edlern, sondern Adlern. Dann, wie prima das Leben sein wird, wenn wir gereinigt sind und echt adle Wesen werden. Dann leben wir immer in Heiterkeit. Und ohne Heiterkeit, dann die Vollkommenheiten haben keinen Sinn. Die führen, wie wir gestern gesagt haben, die führen zu Heiterkeit. Obwohl man es glaubt oder nicht, so ist es. So ist eben Dhamma. Wir sehen das nicht klar, wenn wir das nicht klar sehen, eben weil wir noch nicht ganz diese Dhamma besitzen. Wenn wir Dhamma ganz besitzen, sehen wir das sehr, sehr klar. Also, Parami heißt Vollkommenheit in dem Sinne, dass es das Höchste ist. Das ist die erste Bedeutung. In zweiter Bedeutung, die auch betont werden muss, in der chinesischen Sprache zum Beispiel, wird Parami übersetzt als Du, was heißt das, was überquert. Überquert, sagt man. Von dieser Seite von Samsara, was nichts anderes als das Leiden von Vergänglichkeit ist, uns bringt zu der anderen Seite. Das ist sozusagen, die Parami sind wie Furt. Tu heißt auf Chinesisch aus Furt, nicht wahr? Die lassen uns Wenn wir keine Furcht haben, wir können nicht von dieser Seite, das heißt von der Seite von konfliktiven Emotionen, die wir erleben, von konfliktiven Geisteszuständen, die wir erleben, die dann Ursachen von unseres Leiden sind. Wir können nicht weg, wenn wir nicht eine Furcht haben, die uns durch diesen Fluss von Vergänglichkeit, die uns diesen Fluss von Vergänglichkeit überqueren lässt. Diese Vollkommenheiten heißen auch Vollkommenheiten in dem Sinne, dass sie die Furcht sind, die uns ermöglichen, das Leiden zu überqueren. Wenn ich mich nicht klar... ja, alles klar. So einigermaßen. Okay, ich bin auch bei Lernen. Das ist unsere Parami. Sie müssen mich korrigieren, wenn ich mich nicht klar genug ausgedrückt habe. Also, prima. Wir sind bei der Furcht. Wenn wir eine Furcht haben, haben wir Sicherheit im Leben. Wenn wir Sicherheit im Leben haben, wir leben wohl. Wenn wir keine Sicherheit im Leben haben, oiwa, wir leben nicht wohl. Wir leben, obwohl wir so die Menschen in den modernen Ländern heutzutage, wir leben in Überfluss, aber was drinnen ist, sieht man nicht. Außer, man kann denken, große Freude, aber im Inneren keine Freude. Warum? Weil keine Furcht da ist, keine Sicherheit. Die Vollkommenheit dann ist eben das, was die Sicherheit bringt. Da ist der andere Ufer. Da gehst du, wenn du den anderen Ufer erkennt hast, ist dein Leben ganz anderes. Qualität von Leben ändert sich radikal. Dann auch wenn man Leiden hat, wird es klein, klein, winziges Leiden. Weil man eine Furcht hat, man hat eine Sicherheit. Und je mehr die Sicherheit klarer wird, desto mehr Leiden wird man auch imstande sein zu tolerieren. Der Buddha hat eben unerträgbare Leiden toleriert, indem er in jedem Augenblick diese Furcht vor den Augen sah. Er war nie, nachdem er wirklich Bodhisattva geworden ist, nachdem er hat seine Bodhicitta, die Gedanke von Erleuchtung, wahren Erleuchtung in sich gekannt und als Ziel von seinem Leben. Dann war er immer, immer imstande, sich zu verbessern, indem er die Furcht immer vor den Augen hielt. Dann die Dimension von seinem Leben hat sich geändert. Und dazu sind ja die Paramis. Die Paramis führen dazu, dass wir die Dimension von unserem Leben ändern, die Sicherheit finden, die unerschütterlich ist. Also diese zwei Aspekte sind die Hauptaspekte von Parami. Es ist die Vollkommenheit, Tugend, aber nicht Tugend in dem Sinne, dass es für uns ist. Parami ist Parami nur in dem Sinne, dass es auch Tugend für die anderen ist. Dann wird es Parami. Das ist wichtig zu verstehen. Das ist dann der dritte Aspekt. Parami, Tugend wird zu Parami, wie erklärt in Charyapitaka, indem die Vollkommenheiten oder die Tugenden, die wir üben, sind nicht, wie Charyapitaka erklärt, nicht Atta Ataya, sondern Loka Ataya. Die sind für Günsten der Welt. Gunsten der Welt. Zugunsten der Welt. Der großen Welt, nicht kleinen Welt. In der Mahayana-Lehre wird das dann verstanden. So schreibt zum Beispiel der Lehrer Acharya Asanga in seinen Yogacharabhumi Shastra, das Hauptquelle von unserer Kenntnis von dem Bodhisattva-Weg ist auch und von allen anderen Wegen, die mit buddhistischer Yoga verbunden sind. Er ergänzt diese Erläuterung von, was wir finden in Charyapitaka, dass Parami wird Parami in dem Sinne, dass es nicht, wir machen Tugend nicht für uns selbst, sondern zugunsten von den anderen. Dann wird es Parami im wahren Sinne. Er ergänzt das, dass indem wir das machen, wir dann entwickeln 5 neue Perspektiven. Diese Perspektiven sind wichtig zu verstehen. Wu Wu Liang Xiang. Wie kann man am besten übersetzen? Die 5 Konzepten, wir können sagen, von Endlosigkeit. Indem Vollkommenheit im Sinne von Parami das Höchste ist, es ist immer verbunden mit Endlosigkeit. Befreiung besteht auch darin, dass wir diese Horizont oder Dimension von Endlosigkeit verdauen. Und im Sinne von Parami, die Parami werden Paramis, wie gesagt, wenn sie zugunsten von der Welt sind, zugunsten von allen Wesen, nicht nur zugunsten für mich. Natürlich, ich auch bekomme große Gunsten, aber ich mache das für Gunsten für anderen. Dann bekomme ich größte Gunsten. Das ist dann der Essenz von Bodhisattva Weg. Alle Tugenden, die ich praktiziere, ich bekomme das höchste Günsten, indem mein Geist tut diese Tugenden für Gunsten von anderen. Dann bekomme ich höchste Gunsten. Und wie bekomme ich höchste Gunsten? Jetzt diese fünf Zeichen von Endlosigkeit werde ich in meinem Geist absorbieren. Dann bekomme ich allmählich Unerschütterlichkeit. Was sind die fünf Zeichen von Endlosigkeit? Die Endlosigkeit von Wesen. Ich bin ein Wesen, aber die Wesen sind endlos. Und ich bin ein Teil von diesen endlosen Wesen. Untrennbar von diesen endlosen Wesen. Wenn ich mit dieser Perspektive Tugenden übe, dann werden diese Tugenden zu Parami, in dem Sinne, dass sie das Höchste werden. Ich, obwohl ich bin nicht mal ein Kern von Sand in den in Ganga Fluss, nicht mal so groß bin ich, trotzdem, ich bin groß, indem ich ein Teil von dieser Endlosigkeit von Wesen bin. Wenn ich so überlege, mein Geist allmählich wird unerschütterlich. Unerschütterlich. Danke. Dann, zweite Unendlichkeit ist die Loka Ananta, die Unendlichkeit von der Welten. Diese, unsere kleine Welt, dass wir so schätzen, ist auch nicht mal ein Kern, ein Sand, Kern von Sand in endlose Ganga-Fluss. Es gibt so viele Welten, dass man sie nicht zählen kann. Es ist nicht möglich, sie zu zählen. Niemand kann es. Genauso wie es gibt so viele Wesen, dass man sie nicht zählen kann. Niemand kann es. Trotzdem, sie haben doch, die Wesen haben eine Zahl. Wir wissen, dass es von uns Menschen gibt es 6 Milliarden, aber 6 Milliarden ist auch nur ein Sand in Ganga-Fluss. Ist sozusagen in diese Ozean von Wesen ist überhaupt nichts. Und unsere Welt ist nur groß, indem wir verstehen die Dimension, dass es groß dadurch ist, dass es ein Teil von diesem endlosen Universum ist, das so viele Welten enthält. Wie viele kann man nicht rechnen. Aber wir, unsere Welt ist groß, indem wir diese Dimension verstehen. Wenn wir nicht diese Dimension verstehen, was geschieht auch heute, leider, dann die Folgen sind katastrophal. Also das Individuum wird groß, indem er diese Dimension versteht. Die Welt wird groß, indem wir diese Dimension verstehen. Der Bodhisattva ist einer, der das versteht. Deswegen er bekommt allmählich während seiner Praxis unheimliche Kraft. Dritte Dimension, unendliche Dimension, ist Dharma Dhatu. Fatye Uriam. Die Dimension von Dharma, von der Wahrheit, wie die Sachen wirklich sind, ohne unsere Verblendung. Ob wir damit einverstanden sind oder nicht damit einverstanden sind, ob wir es wissen oder ob wir es nicht wissen, ändert überhaupt nicht. Aber was wir sind, sind nur Dhamma. Es gibt in dieser endlose Dimension, es gibt keine Individuum, keine Individuums im wahren Sinne. Es gibt kein Selbst im wahren Sinne. Was wahr ist, sind sozusagen, ist was nur das, was wahr ist, ist nur Dhamma. Und Dhamma, wie wir Studenten von Buddhismus wissen, hat viele, viele Bedeutungen. Die Hauptbedeutung ist die Wahrheit. Die Wahrheit von den Sachen, wie sie wirklich sind. Die Wahrheit von wahrer Natur, von unserer Erfahrung. Das ist dann die dritte endlose Perspektive, die jemand, der sich in den Tugenden übt, in den Vollkommenheiten übt, jemand, der eine Furt gefunden hat, dann er hat diese Dimension. Indem er in der Realität nicht mehr wahre Wesen sieht, wahre Individuum sieht, bekommt er unheimliche Kraft. Mit der er imstande ist, sein Schicksal zu ändern und auch Schicksal von den anderen zu ändern. Wir können nicht ändern unser Schicksal und Schicksal der anderen, indem wir nicht sehen die Sachen, wie sie wirklich sind. Wie Dhammas. Oder wie Dhamma. Von Perspektive von Bodhisattva, einer, der durch Übung von Vollkommenheiten das Höchste anstreben möchte, Und das Höchste, wie wir erklärt haben, ist nichts anderes als Zustand von Buddha, vollkommene Erwachten, der alle drei Weisheiten, die wir gestern erwähnt haben, Weisheit über die Welt, Weisheit über den Weg aus der Welt und Weisheit von der wahren Natur der Dinge, vollkommen gemeistert hat. Jemand, der solche Perspektive hat, dann bekommt vierte Unendlichkeit. Was ist vierte Unendlichkeit? Unendlichkeit von den Wesen, die im Sinne von Dhamma, im Sinne von Wahrheit zu bekehren sind. Indem der Bodhisattva oder derjenige, der sich in den Vollkommenheiten übt, er bekommt diese Dimension von Unendlichkeit von Wesen, die zu Wahrheit zu bekehren sind. Das ist seine Stärke. Dadurch wird er dann erschütterlich. Auch wenn er weiß, nicht mal ein Buddha kann alle Wesen zur Wahrheit bekehren, indem er diese Dimension absorbiert hat, wird er imstande sein, unendliche Strategien zu entwickeln, um die Wesen zur Wahrheit zu bekehren. Und was ist dann die fünfte Dimension? Die fünfte Dimension ist von Dimension von dem, der diese Fähigkeit hat, diese unzählige Wesen zur Wahrheit zu bekehren. Das ist der Geist von Buddha. Der hat diese Fähigkeit. Wie der Shantideva schreibt in seiner Einleitung in den Weg von Bodhisattva. Dieses Buch ist sehr beliebt, besonders in den tibetanischen Buddhismus. Obwohl man diese unendliche, endlose Dimension versteht, man kann nicht die ganze Erde mit decken. Es ist nicht möglich. Aber wenn man gut eigene Fuß deckt, hat man die ganze Erde gut bedeckt. Die Schimmel, wenn sehr stabil ist, dann überall, wo man geht. Letztes Jahr, als ich hier in Deutschland war, habe ich sehr gute Schuhe gekauft. Michael hat mir geholfen. Sehr stabile Schuhe, wenn man hat, kann man lange, lange Jahre benutzen. Und die gehen nicht auseinander. Dann geht man sehr gemütlich, obwohl die Erde endlos ist und man kann nicht überall gehen, wo immer man geht, mit guten Schuhen, in Sand oder auf den Felsen, da geht man fest. Dann, wenn man diese Dimension von diesem Geist, unendlichen Geist, der Fähigkeit hat, obwohl man ihn nicht richtig versteht, hat man doch Intuition von diesem Geist. Diese Fähigkeiten von Buddha lassen sich nicht erklären, der Geist von Buddha lässt sich nicht erklären, aber wir können Intuition davon haben. Je mehr wir Intuition davon haben, desto mehr Fähigkeit werden wir haben, auch den anderen zu helfen, indem wir verstehen, das, was Fähigkeit macht, die anderen zur Wahrheit zu bekehren, indem man sich selbst zur Wahrheit bekehrt. Das eigentlich nichts anderes als Unendlichkeit des unendlichen Dimensionen des Geistes. Der alle diese verschiedenen Zustände der Wesen verstehen kann und sich zu diesen Dimensionen öffnen. Also das sind diese fünf endlose Dimensionen, die man sich allmählich, indem man die Paramis übt, man sie allmählich dann eignet, ja? Aneignet. Wenn wir sie eingeeignet haben, dann allmählich, so wie der Bodhisattva, wir sehen immer die Furcht vor den Augen und wir erleben immer besseren Zustand von Wesen. Das ist zu verstehen, wenn wir über die Paramis sprechen. Jetzt, was ist das Wesen von Parami? In Charyapitaka, das wir benutzen, wird es mit dem Wort Abhinihara ausgedrückt. Abhinihara ist ein nicht leicht zu übersetzen. Abhinihara heißt eigentlich auf Sanskrit oder auf Pali, wenn ich mich für etwas völlig engagiert habe, dann mache ich Abhinihara. Entschluss. Was einem ein Wesen, das Paramis oder die Vollkommenheiten gibt, was macht ihn dann einen, der Adler wird, ist dann diese Abhinihara, dieser Entschluss, sich vollkommen für diese Sache zu engagieren. Und ohne Zweifel sich danach richten. Wir in der Theravada-Tradition, nicht nur in der Theravada-Tradition, genauso in Mahayana, wir lernen über diese Abhinihara von Nidana Kata, von den Jatakas, von dieser Einführung, diese Einführung in Jatakas, oder wie sagt man Nidana Kata? Einführung, ja. Wo wird geschildert, wie der Buddha von unserer Zeit, der Gautama Buddha, hat seine Abhinihara geübt. Ich werde nicht darüber ausführlich reden, aber im Kurzen. Der Bodhisattva, was in den Jatakas heißt, der Buddha in den früheren Lebenslauf, wurde Bodhisattva in dem Sinne, dass er sich den Entschluss nimmt, sich vollkommen den Entwicklung von den Vollkommenheiten zu widmen. In der Zeit als er in einer reichen Brahmanenfamilie als der Brahmane Junge Sumedha geboren, es ist sehr bekannte Geschichte in der buddhistischen Literatur. Er wurde geboren in einer sehr reichen Brahmanenfamilie als Brahmane Junge Sumedha. Seine Eltern sind dann, als er sehr ziemlich jung war, sind gestorben. Und dann, das ist dann Anfang von Weisheit, wir werden darüber noch reden können in den Erklärungen über die Paramis. Anfang von Weisheit, wahre Weisheit im buddhistischen Sinne ist was? Ist Alobha. Alobha heißt Nichtbegierde. Ist das, kann man so übersetzen? Begierdelosigkeit. Begierdelosigkeit, wunderschönes Wort. Also der Brahmane Junge Sumedha, obwohl er große Reichtümer genießen konnte, er hatte kein Interesse für das Reichtum. Als die Eltern gestorben sind, dann Dana Parami, er hat das verteilt und wurde ein Asket, Nekama Parami. Er hat kein Verlangen nach den Sinnenfreuden, er hat Verlangen nach den Adhyatmika, nach den spirituellen Freuden. Das ist ein Hauptverlangen. Weil er, wir werden noch darüber sprechen, weil er dieses Verlangen hat, so wird auch geschrieben in den buddhistischen Schriften, damit man Meditation übt, zum Beispiel die Studenten in China, Tibet immer lernen Abhidharma Kosha von Vasubandhu. Der große Acharya Vasubandhu, was sagt er? Was ist die Voraussetzung für Samatha und Vipassana, dass wir jetzt in den nächsten 4 Wochen tüchtig üben möchten. Erst ist Alpe Ichata, man soll wenig Wünsche haben. Indem wir viele Wünsche haben, weil heute ist der erste Tag von unserer langen Reise in die Meditation und in Vollkommenheit. Ich soll darüber sprechen. Wir können nicht gut meditieren, weil wir viele Wünsche haben. Wenn wir wenig Wünsche haben, Alpeichata, Shaui, was geschieht? Zufriedenheit. Das ist der zweite Aspekt. Wenn man gut meditieren möchte, man muss in sich selbst Zufriedenheit finden. Wahre Zufriedenheit, so sagen alle Weisen, nicht nur die Buddhisten. Wahre Zufriedenheit kommt von innen, nicht von draußen. Und worauf besteht die wahre Zufriedenheit? In dem buddhistischen Sinne, in dem, dass wir Teil von den Aryavamsa, die 4 Aryavamsa, die Buddhisten alle lernen. Wir sind Teil von den Adlerstock. Edlen, nicht der Adler. Du bist immer noch auf dem falschen Trip. Der gute Kachayana, was hast du mir gesagt? Adel, nicht Edler, Adler. Ja, ja, der Adler ist der Adler und der Edler ist der Edler. Ah ja, Edler, ja, ist der. Ah ja, ja. Wahrscheinlich der gleiche Wortstamm, oder? Adler und Edler. Okay. Naja, solange ich nicht verwirrt bin, alles okay. Dann Edler, nicht Adler. Ein Adler und edle Eigenschaften, nicht wahr? Prima. So, wo bin ich jetzt? Ein Adler wird von dem Adlerstock, in dem er ein Teil von den, er hat diese 4 edle Eigenschaften, die heißen Aryavamsa, Adlerstock. Wie prima, wenn man die hat. Was ist das? Dass man sich zufrieden gibt mit eigene, wo immer man wohnt, man gibt sich damit zufrieden. Was immer für Kleidung man hat, man gibt sich damit zufrieden. Was immer für Essen man hat, wir können nicht meckern. Man gibt sich damit zufrieden. Das sind die edle Eigenschaften von denen, die von Adlerstock sind. Wenn wir von Adlerstock sein möchten, wir müssen diese edlen Eigenschaften haben. Und dann, was kommt noch dazu? Dass wir Freude in der Meditation finden und Freude in Beseitigung von Kilesas, von Unreinheiten des Geistes. Das, wenn das unsere Freude ist, sind wir von Adlerstock. Und alle anderen edle Eigenschaften dann folgen uns. Wenn wir gut in den nächsten 4 Wochen meditieren möchten, wir müssen das immer vor der Auge halten. Also wenig wünschen, zufrieden sein mit was, mit alles, was man an Kleidung, an Essen, an Wohnung hat, und Freude finden in Meditation und in Beseitigung von Unreinheiten. Der Buddha lehrt, dass einer der dass der Krieger ist der Edelste von allen. Der Edelste. Einfach ein Adler aus der Schweiz. Krieger ist der Edelste, weil, ja? Edelste. Der Krieger ist der Edelste. Und in diesem Sinne, wir finden auch in Ambata Sutta, Dhikanikaya und so, und die Kaste von den Kriegern ist die beste Kaste, weil die haben schon diese Gewohnheit zu kämpfen. Ein echter Yogi ist ein Kämpfer. Ein Kämpfer, der immer mit seinen Schwachen, mit seinen, was sind unsere Schwachen? Das sind unsere Unreinheiten des Geistes. Der Geist selbst hat unendliche Stärke. Was ihn schwach macht, sind unsere Unreinheiten. Weil wir von den Jatakas reden werden, ich werde jetzt, gibt es zwischen den vielen Jatakas 550 fast, gibt es ein Jataka, das heißt Spatten Jataka. Spatten? Spatten Jataka. In Spatten Jataka, der Bodhisattva ist ein Panika, wie heißt Panika? Ein, der sich mit Blumen und Gemüse beschäftigt, ja? Gärtner. Ja, Gärtner, gibt es ein anderes Wort in Pali. Panika kann man, okay, wir übersetzen Gärtner. Später können wir nachschlagen. Der unsere Bodhisattva ist ein Gärtner, der sehr arm ist und immer schuftet. Und er hat nur eine Sache, das ist sein Spatten. Und durch das kann er nur mit großer Mühe den unteren Herr, nicht oberen Herr, den unteren Herr irgendwie befriedigen, mit großer Mühe. Wer ist der untere Herr? Der Bauch. Wenn man für Dhamma arbeitet, arbeitet man für oberen Herr. Wenn man für Bauch arbeitet, arbeitet man für unteren Herr. Und dann, der Resultat wäre immer schlecht. Ist das nicht so? Okay. Also, mit großer Mühe, er befriedigt den unteren Herr, der da irgendwo sein Königsreich besitzt. Und er hat nur diese Spaten als sein Besitz. Aber er hat große Wille zu meditieren und er hat große Wille, zur Klarheit zu kommen. Dann, was macht er? Er verlässt alles. Aber indem er diese Liebesbeziehung zu dem Spaten hat, sein Besitz, er versteckt das irgendwo, dann wird er Mönch, wird er Asket. Damals noch, das war die Zeit, wenn keine Sangha, er war ein Asket. Ein Sannyasi. Dann, als er tüchtig meditiert, was sieht er, der gute Asket? Nichts anderes als ein Spaten. Ui, jawohl, was macht er? Geht er zurück nach Hause und wieder sorgt mit Spaten für den unteren Herr. So macht er sechsmal. Sechsmal wird er seinen Spaten verstecken, geht zu meditieren. Sechsmal kehrt er zurück und wieder fängt er an, sich für den unteren Herr mit Spaten zu sorgen, nicht durch Bettelgang oder durch Früchte in damals, wie gut es war in Indien, überall Dschungel und viele Früchte. Heutzutage sieht ein bisschen anderes aus. Also im Wald, er ernährt sich nicht mehr von den Früchten oder von Bettelgang im Dorf. Er ernährt sich wieder mit Spaten. Das siebte Mal, dann nimmt er Entschluss, nie wieder Spaten. Ich will nicht mehr sehen. Dann, was macht er? Er nimmt den Spaten und wirft ihn in die Mitte von dem Fluss, wo er nie finden kann. Und er freut sich so unheimlich, dass er schreit überall, Jitame, Jitame, ich bin der Sieger, ich bin der Sieger. Dann zufällig zu dieser Zeit, der gute Ananda, der war damals König, hört ihn mit seinem Wagen und Pferd da in der Nähe irgendwo steht. Dann hört er, ich bin der Sieger, ich habe besiegt, ich habe besiegt. Dann er hat über Nacht, was hat der dieser Mensch besiegt? Dann er ist sehr neugierig, dann schickt seine Leute, bringen sie ihn her. Dann fragt er ihn, na, guter Mensch, was hast du besiegt, du? Ich bin ein Kshatriya, ich möchte doch von dir lernen, was hast du besiegt? Und dann er sagt, Maharaj, der große König, ich habe meine Begierde besiegt. Ha? Du hast deine Begierde besiegt? Wie hast du deine Begierde besiegt? Dann er erklärt, wie er sechsmal Asket geworden ist, jetzt siebte Mal nicht mehr. Er hat Spaten im Fluss. Dann der gute Ananda damals, der König, wurde so beeindruckt, dass er folgt ihm in Hauslosigkeit samt mit all seinen Leuten. So war damals in der alten guten Zeit. Jetzt leben wir ein bisschen andere Zeiten. Aber wenn wir uns Bücher geben, vielleicht kommen diese Zeiten noch zurück. Also, damit man gut meditiert, muss man mit Begierdelosigkeit anfangen. Deswegen, wir werden noch darüber sprechen. Dana Parami kommt als Erste. Erste heißt nicht, dass es nicht die Letzte ist. Dana Parami ist Erste und auch Letzte. Wir sind nicht Buddhas in dem Sinne, dass wir nicht fähig sind, alles aufzugeben. Indem man alles aufgegeben hat, nur dadurch wird man ein Buddha. So wird erklärt auch, zum Beispiel auch wenn ich bei Shantideva bin, in Bodhicharya Avatara, wird erklärt, der Zustand von Buddha ist Parityaga, wenn man alles um sich her aufgegeben hat, dann wird man allmählich zu Buddha. Also jetzt kommen wir zu diese Abhinihara wieder zurück, dieser Entschluss, sich völlig im Praxis von Vollkommenheiten zu engagieren. Das ist der Anfang von dem Weg. Und der Sumedha hat diesen Entschluss gefasst. Was war die Voraussetzung? Er hat alles ausgegeben, er ist ein Asket geworden und dann, was sind die vier Pachayas, vier Bedingungen, damit man diesen großen Entschluss, die Vollkommenheiten bis Ende zu üben, nach Charyapitaka, was sind die vier Pachayas, die vier Bedingungen? Das ist eben geschehen. Erste Bedingung ist, dass man einen Buddha sieht. Vielleicht, wenn wir uns Mühe geben und gut meditieren, es ist nicht unmöglich, dass wir, wenn wir in Meditation sind, einen Buddha sehen oder besonders, wenn wir immer diese Buddha Anusati, Andacht an Buddha machen. Es ist geschehen. Als ich in Burma war, jemand hat mir erzählt, dass er den wahren Buddha gesehen hat, nicht nur ein, sondern mehrere haben solche Erfahrungen gemacht. Es ist auch nicht zufällig, dass wir jetzt uns über Paramis interessieren. Es ist vollkommen möglich, dass wir diese Erinnerung an Begegnung mit Buddha in unserem Geist haben. Beste ist, was der Sumedha erlebt hat. Er hat den Buddha nicht mit geistlichen Augen, sondern mit diesen fleischigen Augen gesehen. Das war Anfang von seinem Entschluss zu Abhinihara, zu Weg zu Vollkommenheit in Vollkommenheiten. So wird geschrieben in Einführung in die Jatakas, dass der Buddha, obwohl er in dieser Zeit schon hatte Möglichkeit, ein Arahat zu werden, er hatte schon damals unheimliche Kräfte, die fünf weltliche Abhinyas, übernatürliche Kräfte, hatte er schon. Und wenn er wollte, er konnte ein Arahat werden. Aber er hat, indem er unmittelbar den lebendigen Buddha gesehen hat, den Buddha Dipankara, er nahm den Entschluss, auch genau so zu werden. Es gibt schöne Geschichten, ich werde nicht zu viele Geschichten erzählen. Da finden Sie in dieser Einführung, wie er, als er sah, dass die Leute den Weg schmücken, mit Blumen und Weg sehr schön machen, hat er gefragt, wozu machen sie das? Dann sie haben gesagt, der Buddha kommt mit seiner Schar. Die geistliche Literatur immer, besonders in Indien, immer, nicht nur in Indien, unsere Bibel und so weiter, genauso. Die Zahlen gehen immer in Tau mit, wenn ich mich gut erinnere, der Buddha kommt mit 400.000 von Arahats zusammen auf diesem Weg. Deswegen, wir machen den Weg schön und groß und breit, haben die Menschen gesagt. Dann der gute Sumedha, weil er schon so gute Voraussetzungen hatte, wurde sehr bewegt. Und dann hatte er gleich gefragt, ob er damit helfen könnte. Dann haben sie ihm auch ein Stück gegeben, der reinigen soll. Sehr berühmte Geschichte. Dann, was macht der Sumedha? Die Zeit kommt, dass sie sagen, jetzt kommt schon der Buddha. Er hat seine Arbeit noch nicht geendet, noch Schmutz an der Straße ist sichtbar. Dann was macht er? Er legt sich in Schlamm, damit der Buddha und sein Schar nicht in Schlamm treten. So große Verehrung hat er für Buddha und seine Schüler. Und das ist berühmte Bild, das finden Sie auch in den Stupas, in Borobudur, in Indien auch, wo er seine Haare los, seine Asketen, wie heißt das? Jati. Asketen. Diese Zopf. Zopf. Ja, auf Tschechisch auch Zopf. Ja, auf Tschechisch Zopf. Ja, diese Zopf, oder Zopf, er löst das und er liegt auf der Straße. Und wenn der Buddha auf ihn tretet, er sagt dann seine Vyakarana, dass er nach vier unendliche Kalpas und hunderttausend hunderttausende Weltzyklen, Weltzyklen zu Buddha Gautama wird, dass er wird in solche Familie geboren, seine Schüler werden so und so. Alles sagt er. Dann, was macht der Sumedha? Er meditiert dann über die Vollkommenheiten. Das ist genau, was wir jetzt in den nächsten Wochen machen werden. Er meditiert über die Vollkommenheiten. Und dann nimmt er Entschluss, sie zu verwirklichen. Ich habe gesprochen von den vier, es gibt, wenn wir Charyapitaka lesen, es gibt viele, viele Bedingungen. Vier, diese Abhinihara, ein Buddha zu werden. Erste, die Hauptbedingungen, die werden ist dann, dass man entweder unmittelbar so glücklich ist wie der Sumedha, dass man unmittelbar den Buddha trifft und selbst verehrt, was auch der Sumedha gemacht hat. Er hat ihn danach mit Blumen verehrt. Oder dass man, zweite Bedingung, dass man von einem, der das erlebt hat das hört, es wird ihm erzählt. Dritte Bedingung, das in Charyapitaka erwähnt ist, als Hauptbedingung, ist, dass man nicht von einem, nicht gesehen, nicht gehört von einem, der unmittelbar erfahren hat, sondern von den Lehren wird es übertragen. Heute wir lesen darüber oder hören von den, von unseren Acharyas, von den Lehren über die Eigenschaften von einem Buddha. Und indem wir über diese Eigenschaften hören, dann nehmen wir diesen Entschluss. Und vierte dann ist, dass man besonders in unserer Zeit, wo wir leben in Zeit von Dekadenz, von spirituellen Wissenschaften, in dieser Zeit von Dekadenz, man sieht diese Zustand, man gibt dann in eigenem Herz entsteht dann große Mitleid mit den Wesen, die in solchen Untergang Zeit leben. Und dann man gibt, dann entsteht diese Abhinihara, Entschluss, sich in Praxis von Vollkommenheiten völlig zu engagieren. Jetzt für heute, weil der Zeit läuft wie was? Wie Wasser. In den schönen Alpen, die wir aus dem Fenster sehen, nicht da, wo es Schnee gibt, aber wo schon Schnee geschmolzen ist, so läuft schnell das Wasser in den Alpen, in den Bächen und kleine Fluss, Flüssen, die wir nicht sehen, aus dem Fenster sehen, aber wir können vermuten. Schön. Du kannst es hören. So läuft die Zeit, bald sind wir mit unserer Zeit für heute, haben wir ihn erfüllt und wir werden nicht überschreiten. Was übrig bleibt, was man muss unbedingt erwähnen, heute Morgen werde ich dann weitersprechen für die Bedingungen für Praxis von Paramis. Das ist sehr wichtig, dass wir sie richtig verstehen. Ein von den wichtigen Element von Praxis von Vollkommenheiten ist, dass man die Bedingungen für diese Praxis richtig versteht. Was ist noch zu betonen, was wir schon gestern erwähnt haben? Wenn wir auf die andere Seite gelangen möchten, die andere Seite, die über die frei von Leiden, von Samsara, von Nichtwissen. In dem Samsara Wurzel hat in Nichtwissen. Alle, es ist keine Ausnahme, alle, die wollen diese Freiheit von Leiden in sich verwirklichen, müssen unbedingt Paramis üben. Es gibt keine Freiheit von Leiden ohne Praxis von Paramis. Das muss man immer auch klar verstehen. Alle diejenigen, die Freiheit von Leiden erlebt haben, die haben die Freiheit von Leiden erlebt, indem sie Paramis geübt haben. Wenn sie nicht Paramis geübt haben, sie würden nicht Freiheit von Leiden erleben. Aber die Freiheit Die Praxis von Paramis ist nur vollkommen in dem Zustand von Buddha. Das ist dann der höchste Zustand. Der Zustand von Buddha ist der höchste Zustand, in dem die Paramis sind in höchstem Ausmaß, höhere Ausmaß gibt es nicht mehr, geübt worden. So wird erklärt in Charyapitaka, der Buddha, der Gautama Buddha hat, indem er besonders intelligent war, nicht alle Buddhas waren so, der Buddha, wenn er diesen Entschluss genommen hat, er war besonders intelligent. Deswegen, er hat die volle Vollkommenheit in Paramis erworben, nur in 4 unendlichen Kalpas und 100.000 Weltzyklen. Das ist, also, man sagt bei uns Spitze Sportler. Spitzekämpfer. Warum er hat das getan? Wegen Weisheit. Wenn Weisheit überwiegende Eigenschaft ist, schafft man das in so kurzer Zeit. Ja. So wird geschrieben in den Kommentaren. Wenn nächste höchste Eigenschaft ist Virya, der Zustand von einem Leben. Aber wenn dieser Zustand vorwiegend ist, als Treibkraft für Praxis für Paramis, Weisheit nur an zweiter Stelle, ohne Weisheit natürlich keine Paramis, aber Virya an erster Stelle, dann wird man wohl nicht 4000 unendliche Kalpas, sondern 8000 unendliche Kalpas für den Zustand von Buddha kämpfen müssen. Aber wenn man dritte untrennbare Eigenschaft für einen Zustand von Buddha ist Sada. Überzeugung, oder? Vertrauen. Wenn Vertrauen als erste Charakteristik ist und diese Anstrengung nur als zweite und Weisheit nur als dritte, dann wird man 16 unendliche Kalpas, so sagen die Kommentare, für diesen höchsten Zustand kämpfen müssen. Dann, nächste höchste Zustand zu dem Buddha ist Zustand von Pacheka Buddha. Der Buddha der auch so wie der Buddha selbst ohne Lehre in der Zeit, wenn die Lehre von Buddha die wahre Wahrheit nicht mehr klar ist, der Buddha ist einer, der den alten Weg wieder entdeckt. Der Weg ist immer da, aber er ist einer, der ihn wieder entdeckt. Wir leben noch in der Zeit, wenn die Lehre von Buddha erhalten ist, einigermaßen. Allmählich geht die Lehre von Buddha verloren. Und diese Zeit dann kommen entweder die vollkommenen Buddhas oder die Pacheka Buddhas. So sagen die Kommentare. Also Pacheka Buddha oder vollkommene Buddha, er ist einer, der selbst zur Klarheit kommt. Er hat natürlich viele, viele Lehrer, so wie der Buddha selbst hatte auch Lehrer, aber diese Lehrer sind nicht vollkommen. Er kommt zur Vollkommenheit durch selbst. Das ist Zustand von Buddha oder Pacheka Buddha. Damit man diesen Zustand erreicht, der Zustand von Buddha für sich selbst, indem man über die Wahrheit, für Buddhisten, die Wahrheit ist die bedingte Entstehung. Der Pacheka Buddha versteht bedingte Entstehung, indem er Vollkommenheiten längere Zeit als die Shravakas, als die Schüler von Buddha geübt hat. Er versteht die bedingte Entstehung noch tiefer als die Shravakas. Dafür braucht er die Vollkommenheiten zu üben, wie lange? 2 unendliche Kalpas. Das ist auch Spitzensportler. Dann nächste Spitzensportler, die sind die Agasavakas, der so wie Jeder Buddha, der erscheint, hat zwei Hauptschüler. Unsere Buddha hat als Hauptschüler Sariputta und Moggallana. Damit man bei einem Buddha Sariputta oder Moggallana wird, muss man die Vollkommenheiten wie lange üben? Eine unzählbare Kalpa und 100.000 Zyklen. Das ist auch Spitzensportler. Die große Arahat in unsere Buddhist, bei dem, unserem Lehrer Gautama Buddha gab es 80 von diesen großen Arahats. Diese 80 große Arahats, große Schüler, so wie Ananda, Kassapa und so weiter, wie lange haben sie geübt? 100.000 Zyklen haben sie geübt. Deswegen in den Jatakas, wenn der Bodhisattva übt, er übt immer mit seinem Schar zusammen. Die haben lange, lange zusammen geübt. Deswegen, wenn der Buddha Buddha wird, er wird immer Buddha mit seinem Schar. Und dann gibt es sogenannte normale Arahat. Das noch zum Glück sogar in unserer Zeit zu finden sind. Wir sind sehr glücklich, weil die noch da sind. Einige, sehr wenig. Aber allmählich, die werden auch nicht mehr. Dann gibt es Untergang von Dhamma. Und diese normale Arahats, die noch heute vorhanden sind ab und zu, die brauchen sozusagen nur drei Leben, damit sie zur Klarheit kommen. Vorausgesetzt, dass sie in den früheren Leben diese Charana und Vidya Bija haben. Charana heißt, die haben die Samen in eigenem Geist, die Samen von früheren Leben, von guten Verhalten und von Weisheit. Samen von Weisheit sind, dass sie in früheren Leben Meditation geübt haben. Und Samen von guten Verhalten, Charana Bija, dann erklären wir morgen, das sind dann 15 gute Eigenschaften, die wir entwickeln sollen, damit wir die Lehre von Buddha, die Dhamma empfangen können und unsere Wesen dadurch transformieren, indem wir eine Furcht haben und auch eine Erlösung. Alle wollen Erlösung. Der Bodhisattva wird auch Erlösung. Der Arahat wollen auch Erlösung. Alle ohne Erlösung keine Wahrheit. Aber die Erlösung von den großen Schülern wird größer, indem sie längere Zeit und tüchtiger die Vollkommenheiten geübt haben. Die Erlösung von den Hauptschülern wird größer, indem sie noch längere Zeit, die Erlösung von Pacheka Buddha wird größer, weil noch längere Zeit. Und die Erlösung von dem Buddha ist das Größte, indem er hat erreicht die Perfektion selbst. Mehr gibt es nicht. Hm? Da haben wir die Versen gestern rezitiert, dass der Dipankara auch rezitiert hat. Auf dem Himmel, auf der Erde, nichts lässt sich mit Buddha vergleichen. In den 10 Richtungen, so ist es genau auch so. Hm? Dass dieser Zustand von Buddha ist das höchste Zustand, das ein Wesen erreichen kann. Und dieser Zustand ist die Perfektion selbst. Und diese Perfektion, wo befindet sich diese Perfektion? Nirgendwo anderes als in unserem eigenen Geist. Also, jetzt haben wir schon die Zeit überschritten, 5 Minuten. Ich entschuldige mich. 5 Minuten Verspätung. Das ist nicht so schlimm. In Indien manchmal wartet man, wenn man zu der Zeit, als ich, jetzt ist viel besser in Indien, ich muss zugeben, aber zu der Zeit, als ich in Indien war, es ist mir passiert, dass ich 12 Stunden Verspätung, 5 Minuten Verspätung ist nicht so schlimm. Dann wir haben 10 Minuten noch für Pause und dann Metta-Meditation. Okay.